sitz hinter verschlossener Tür. Niemand sonst ist noch hier. Blick auf Fotos, die vor mir liegen. Von den Bildern kann ich nicht genug kriegen. Denk an damals, wie es war. Meine Erinnerungen sind noch da. Viele Freunde längst verloren, hatten wir uns doch ewige Treue geschworen. Die Zeit, sie bleibt auf ewig unvergessen. In dieser Zeit konnte sich keiner mit uns messen. In dieser Zeit waren wir zu allem bereit. In dieser Zeit machten wir von nichts und niemandem Halt. Niemals vergessen ist die Zeit. Wir waren zu jeder Schandtat bereit. Niemand konnte uns stoppen. In unseren Aktionen waren wir nicht zu toppen. Im Handel liegt Hoffnung auf kommende Tage. Sitz nicht schweigsam da und klage. War doch unser Motto immer vorwärts gehen. Drum nimm den Kopf hoch, bleib nicht stehen. Die Zeit, sie bleibt auf ewig unvergessen. In dieser Zeit konnte sich keiner mit uns messen. In dieser Zeit waren wir zu allem bereit. In dieser Zeit machten wir vor nichts und niemandem Halt. Die Zeit ist noch nicht vorbei, sie ist noch nicht vorbei. Vernimm meinen Schrei, sie ist noch nicht vorbei. Die Zeit, sie bleibt auf ewig unvergessen. In dieser Zeit konnte sich keiner mit uns messen. In dieser Zeit waren wir zu allem bereit. In dieser Zeit machen wir von nichts und niemandem Halt.